irgendwann irgendwie wieder passiert. Das ist immer sowas, was man dann kapiert. Mir ist das egal gewesen, was mit einer Frau dann passiert. Wenn meinen Kollegen was passiert, dann ist die alte, die was dann kassiert. Und ich schneid die Hörner auseinander, vor der Polizei fix die auseinander. Das ist eine Ex, ne Schnappe, Mann, das ist jetzt ein Ex of Ex. Das ist immer wieder Alkohol und Drogenrausch. Ja, das ist sowas von toll, dass du das sagst. Denn ich warte darauf, dass ich das selber sag. Und jetzt hab ich dieses Problem, dass ich das nicht alles weiß. Denn ich bin wieder mal da mit diesem Scheiß wie dreist. Oh ja, das ist mir schon lange klar. Irgendwann kommt irgendein Bastard und der meinte, ist Christus ist klar. Dann man das, was nicht wirklich war. Und wenn er gerade nicht wusste, was er dann gerade sagt, dann kommt er jetzt dann an und weiß, no, was er dann einfach wieder sagt. Ja Mann, das ist nur mein Flow. Das hast du gelernt, das steht im Internet geschrieben. Ich muss mal eben sagen, Krischu ist am Leben. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, woher willst du das denn wissen? Woher willst du das denn wissen? Ja, weil ich weiß, wo ich ihn